Milch ist gesund, denn Milch hat alle möglichen Bestandteile, deren mikrogrammmäßige Zusammensetzung den zuständigen Analysestellen bekannt ist und die je nach Ernährungsphilosophie gewichtet und ausgemessen wird, um dann anschließend als kompaktes Ganzes im Fließprozess konsumiert zu werden. Nur Milch gilt als uncool. Das soll anders werden, wenn es nach dem Willen der Milchindustrie geht, und deshalb tut sie mit origineller Public Relations alles, um ihre Flüssigware und das trinkende Volk zu bringen. Achim Hahn lüftet in dem nun folgenden Feature die wahren Geheimnisse der Milch-Connection, die bislang noch im Dunkeln der Tetrapacks ihrer Enthüllung harren. Das hat sowas von Urwichtigkeit und allein dadurch hat es was sehr Mystisches. Ja, sonst flüssig, kocht bei 100 Grad, gefriert auch. Und sie kann natürlich auch schlecht werden, wenn sie mit Mikroorganismen kontaminiert wird. Wenn es schwarz wäre, würden das die Leute für Cola ohne Kohlensäure halten. Haut darf sie auch keiner haben, das ist das Schrecklichste, finde ich. Da fehlt so der richtige Pep. Ich trinke es immer noch wahnsinnig gerne. Weder süß noch sauer. Wie soll man das charakterisieren? Bisschen fettig. Zähniger ist es schon geworden. Das heißt, sobald sie nicht mehr weiß ist und langweilig ist, ist sie doch schon trendig und cool. Sie braucht natürlich auch die richtige Darreichungsform. Die muss dem Zeitgeist entsprechen. Das fängt schon beim Glas an. Wie wird sie ausgeschenkt? Expeditionen ins Kühlregal. Jetzt reden wir über Milch, wir haben es bisher nie getan, warum nicht? Wir hatten nie einen Anlass, jetzt haben wir einen. Moderner Mythos Milch. Wir sind immer bemüht, das Thema Milch auch für die Medien interessant zu machen. Denn unsere Zielgruppen hören Radio. Eine Laktophonie von Achim Hahn. Denn mit Eiweiß, Vitaminen, Fett und Zucker will sie ihnen zu gesunder Haltung dienen. Die Milch, die Milch, die Milch ist gesund. Wir wissen es alle, bis auf diejenigen, die anderer Meinung sind. Doch davon soll heute nicht die Rede sein. Heute will ich Ihnen die Naturalisten zeigen. Und damit all diejenigen, die Milch pur in den Mund nehmen und sagen: Ich bin ein Milchfan. Ich glaube, ich brauche auch sehr viel von den Mineralien und Nährstoffen, die in Milch enthalten sind. Denn Milch hat alle möglichen Bestandteile, deren mikrogrammmäßige Zusammensetzung den zuständigen Analysestellen bekannt ist und die gewichtet und ausgemessen wird, um dann anschließend als kompaktes Ganzes im Fließprozess konsumiert zu werden. Da ist zunehmend zu erkennen, dass die immer mehr hip werden. Mit anderen Worten: Ich persönlich würde die These wagen, die Deutschen trinken vielleicht, na, zumindest nicht wenig Milch. Und das hat seinen Grund, nicht zuletzt in der jahrhundertelangen Tradition, dem menschlichen Nachwuchs mit Milch auf die Sprünge zu helfen. Milch hat ganz klar was zu tun mit Wachsen und ernährt werden und umsorgt werden, die nötigen Dinge zum Leben zu haben. Selbst dem Universum soll es ja so gegangen sein, wie man zumindest in Indien weiß. Frühere Mythen zeigen ein Universum, das aus Kuhmilch geronnen war. In dem Schöpfungsmythos wird es das Buttern des Milchmeeres genannt, als es von den ersten Gottheiten umgerührt wurde. Milk, the natural high. Milch ist ein moderner Mythos, denn Milch wirkt Wunder, jeden Tag. Es ist eigentlich schwierig zu erklären, sie vermittelt ein gewisses Gefühl. Ja, also für mich ist Milch Heimat. Seltsames Image. Das ist ein richtig leckeres Getränk. Das steht für gesundes Leben, frisches Leben, sauberes Leben. Es ist ein Getränk, was ich auf eine gewisse Art und Weise sportlich finde. Dessen wahres Geheimnis aber noch lange im Dunkeln der Tetrapacks seiner Enthüllung harrt. Sie frühstücken im Dunkeln. Warum? Weil Vitamine für unsere Ernährung wichtig sind. Aber es gibt da etwas und das zerstört Vitamine. Seid ihr bereit? Und zwar das Licht. Frischmilch zum Beispiel verliert durch Licht schon nach wenigen Stunden einen Großteil an dem wichtigen Vitamin B2. So, und jetzt die Milch. Johannes! Darum frühstücken wir jetzt im Dunkeln. Irgendwie müssen wir doch die Vitamine vor Licht schützen. Mama, sind wir anders? Nein, natürlich nicht. Die Milch hat viele Geheimnisse. Da passieren verblüffende Dinge. Es ist ja ein bisschen wie Zauberei. Eine Kuh frisst Gras und hinten kommt Milch raus. Milch, Milch, Milch! Jeder glaubt sie zu kennen, jeder weiß, wie sie schmeckt, jeder hat zumindest eine Antwort parat auf die alles in allem grundsätzliche Frage. Warum ist die Milch eigentlich weiß? Gute Frage. Das macht die Kuh, die kann das. Da gibt's ein kleines Männchen in der Kuh und das zaubert und dann kommt die Milch ganz weiß raus. Wenn es schwarz wäre, würden das die Leute für Cola ohne Kohlensäure halten. Milch wirkt eben Wunder. Ich bin Milli die Kuh und möchte euch gern von meiner Kraft etwas abgeben. Milch ist das vollkommenste Nahrungsmittel der Natur und sollte darum zur täglichen Kost jedes Menschen gehören. Trinkt Milch an allen Tagen, jeder Mann kann sie vertragen. Sie schenkt Kraft und Wohlbehagen und ist gesund für groß und klein. Milch hat nur einen entscheidenden Nachteil. Sie ist sowas von uncool, dass sie selbst frisch aus dem Kühlschrank im reinen, weißen Zustand und weiß ist die Unschuld und die Reinheit, dass sie pur also weder im kalten noch im heißen Aggregatzustand den Weg in die Charts der trendigsten Nassgesöffe findet. Aber Milch, Thema Milch. Im Ruhrgebiet heißt das ja Euterpilz. Womit wir wieder beim Image besagter Flüssignahrung sind. Also Milch ist kein Lifestyle-Getränk, sagen die einen, sondern etwas Grundsolides, das unsere Eltern uns schon immer gegeben haben. Andere behaupten mit angestrengter Regelmäßigkeit das Gegenteil. Milch ist mit Sicherheit ein Trendgesöff und das schon sehr lange. Denn Milch macht munter und macht froh. Wir lieben Milch doch nur noch so. Erklärt uns die Milch Connection und tut alles, um ihre Flüssignahrung unter das Trinken der Volk zu bringen. Grundsätzlich ging es in unserem Vermarktungskonzept darum, Maßnahmen zu entwickeln, wo die Milch ein modernes, interessantes Image bekommt. Und deshalb schickt sie ihre Milchpaparazzis in die Clubs, lockt mit sogenannten Energy Girls die heißen Milchbubis an, kürt Milchköniginnen, lässt die Welt vor Pappmaché-Kühen auf dem Milkbike strampeln und verkündet obendrein seit Jahrzehnten: Ein Becher Milch macht Männer munter! Weshalb nicht nur die denken, mit Milch könnte man alles erreichen. Wir lassen euch am Gasteig eine Hauswand herunterskaten. An einem Seil gesichert geht es dort herunter. Über 30 Meter hoch ist das Ganze und ihr schaut in den Abgrund. Ach du Scheiße. Also mich einfach fallen lassen jetzt. Ich trau mich nicht, glaube ich. Ach komm, jetzt haben wir mit dem so ein Eck gemacht. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Ich trau mich nicht weiter nach vorne rüber zu beugen. Milch gibt Kraft und frischen Schwung. Milch macht schlank und Milch hält jung. Milch macht munter und macht froh. Wir lieben Milch doch nur noch so. Rund 40 Jahre nach diesem einzigartigen musikalischen Bekenntnis irgendwo in Bonn. Mein Name ist Sandra Nebel. Ich bin PR-Beraterin bei Weber Schendwick in Bonn. Ich betreue den Kunden CMA und zwar für das Produktreferat Milch und Milchfrischprodukte bin ich tätig. Da geht es darum, wirklich die Milch bekannter zu machen bzw. ihr Image aufzubauen als positives Trendgetränk. Nicht nur als die langweilige Milch, die eh im Kühlschrank steht, sondern wirklich als Produkt, ohne dass es eigentlich nicht geht. Die CMA, also die Zentrale Marketingagentur der deutschen Agrarwirtschaft, ist, wie der Name schon sagt, in der Bundesstadt zentral dafür zuständig, Bestes vom Bauern gemeinschaftlich zu vermarkten und damit unter anderem den Stellenwert der Milch und den Absatz in den Kühlregalen zu optimieren. Dafür ist ihre PR-Agentur da, als sogenannter Milch-Infoservice. Als PR-Agentur haben wir die Aufgabe, erst einmal natürlich ein grobes Konzept, eine Strategie zu entwickeln, wie wir eigentlich an die Öffentlichkeit herantreten mit dem Thema Milch. Jeder weiß, Milch ist gesund. Jeder weiß, Milch enthält Kalzium. Das heißt, das sind Informationen, die wir eigentlich nicht mehr großartig forcieren müssen. So überlegen wir uns, wie können wir eigentlich die Leute für Milch interessieren? Wie können wir sie für Milch begeistern? Und die Botschaft liegt klar auf der Hand. Milch ist nicht langweilig. Milch hat viele Gesichter. Milch ist interessant, hat viele Möglichkeiten, sie zu kombinieren. Ohne Milch geht's kaum. Wer trinkt seinen Kaffee schon ohne Milch? Und aus diesen Überlegungen leiten wir dann auch tatsächlich Aktionen ab, womit wir möglichst viele Menschen erreichen. Michael, du bist jetzt bereits angegurtet. Wie fühlst du dich jetzt noch so, bevor du auf die Brüstung steigst? Tja, so langsam fangen die Knie an zu wackeln. Stellst du jetzt vorne so an die Kante ran, breitbeinig, genau. Nimmst die linke Hand auch noch an das Seil. Genau, geh mal richtig mit den Füßen so, dass du so stehen kannst. Jetzt habe ich Zug, ja. Darf ich jetzt los? Jetzt darfst du, ab geht die Post. Ja. Geht gar nichts. Jo! Jo! Schneller! Die CMA Milch Wall Skating Tour wurde entwickelt vor dem Hintergrund, dass Milch der älteste Energy Drink der Welt ist und im Prinzip sehr viel Energie und Elan liefert, auch für sehr außergewöhnliche Aktivitäten, die einem einen richtigen Kick vermitteln. So sind wir mit einem Team durch Deutschland getourt und haben kostenlos die Möglichkeit angeboten, an Häuserwänden senkrecht hinunterzulaufen. Beziehungsweise waagerecht, denn man stand im Grunde mit den Füßen an der Wand und blickte mit dem Gesicht auf den Boden. Die Milch lieferte dazu die entsprechende Energie. Wir hatten eine Milchbar mit unterwegs, die immer wieder aufgebaut wurde, und unser CMA Milch Energy Team. Denn wir machen Männer munter. Freunde singen wir im Chor. Milch macht müde Männer munter. Milch ist gegen Maroditis, wir machen Gutes aus Milch. Mir ist zu leicht, die schwimmt sogar in Milch. Für die extra Portion Milch. Die Milch macht. Ich könnte Ihnen auch jetzt keinen anderen Slogan sagen. Bezogen auf das Thema Milch kann ich mich natürlich an Werbung aus der Vergangenheit erinnern. Milch macht's, Milch, da ist alles drin. Milch, das schmeckt mir. Erinnern sich vielleicht auch noch an die Maroditis? Maroditis? Also sagt mir auch gar nichts. Dort hat man ja versucht, über irgendeine Pseudokrankheit einfach Interesse zu wecken. Und ich glaube, dass es zu der Zeit auch sehr gut gelungen ist. Der wichtigste und ich finde der treffendste Slogan, der mit Milch zu tun hat, ist die Milch macht's. Der ist sehr, sehr vielseitig und er umschreibt eigentlich das, was die Milch tatsächlich kann. Sie gibt Energie, sie macht den Kaffee zum Latte Macchiato, sie macht das Kakaopulver zu einem köstlichen Getränk, sie macht mich fit. Sie macht meine Knochen stark und so weiter. Und auch milchtrinkende Megastars wie Britney Spears bekennen sich schon lange zur naturweißen Paarhufer Nährflüssigkeit. People are asking Popstar Britney Spears, hey, got milk? And she can officially answer yes. Come on, baby. Trinkt mehr Milch. Team Queen Britney Spears mit einem perfekten Milchbad. Zum zweiten Mal unterstützte sie damit die Gut Milk-Kampagne. Jeden Morgen gibt's Milch und Cerealien. Ich bin so ein regelmäßiger Milchfreak. So habe ich auch eine viel bessere Nacht. Das ist inzwischen der 100. Milchbad und Britney hat ihre definitiven Favoriten. Ich finde den Milchbad von Jennifer Love Hewitt klasse. Der war richtig natürlich, echt heiß. Und auch der von den Backstreet Boys war echt cool. Längst hat die Gut Milk-Kampagne in den USA Kultstatus erreicht. Auch wenn die Milchbärte, mit denen sich die Stars aus der Pop- und Sportwelt seit über 10 Jahren abbilden lassen, ziemlich aufgesetzt wirken. Ich trinke immer Milch. Das ist ziemlich wichtig für den Körper. Die Mineralien und alles, das gibt Energie. Ist wirklich wichtig. Sicherlich eine gute Kampagne im Sinne von Abstrahlwert. Aber ohne die Celebrities wäre die Kampagne gar nichts. Kommentiert Hermann, Freiherr von Firks von der renommierten Agentur F&H. Zuständig unter anderem für die Milch-PR des Bayerischen Milchverbandes. Das heißt also, die Grundidee ist eine sehr alte. Nimm eine bekannte Persönlichkeit und lass ihre Werte abstrahlen auf das Produkt. Das würde sicher in Deutschland auch funktionieren, eine solche Kampagne. In Amerika immerhin kam die Kampagne so gut an, dass sie immer wieder parodiert wurde. Als Super Mario Spot etwa oder mittels Lego-Figuren. Nicht zuletzt imitiert auch von der Pornoindustrie. Weniger auszüglich sind dagegen allerdings die Milch-Comedy-Game-Shows. I know it all! Come on, somebody ask me a question! For those of you who think you know everything, Gary! Vor drei überdimensionierten Viertel-Liter Tetra-Packs sitzen drei jugendlich hebelige Kandidaten. Auftritt des Showmasters mit der Kuhkrawatte. Hallo und willkommen zu Make My Milk und nun erstmal Kuhzentration. Kandidaten, seid ihr bereit? Fertig für die erste Frage? Gemessen an dem, was täglich erlaubt ist, wie viel Milch braucht der Körper? Drei Glas am Tag. Das ist richtig. Yes, Kate. Vier. Das ist richtig. Yes, Jenna. Einen Moment, sind zwei, drei oder vier? Das ist richtig. Du hast es. Es sind zwei, drei oder vier Glas. Manche Menschen brauchen eben mehr. Besonders Kinder, die wachsen. Und nun eine Pause für Milch. Körper und Geist, Körper und Geist zu halten. Gib die Milch immer den Ton an. Sie regelt und steuert deine Körperfunktionen. Schalte deine Muskeln oder deinen Hirn an. Ja. Sie du denkst, Expeditionen ins Kühlregal. Haben Sie eigentlich mal festgestellt, wie unterschiedlich Milch schmecken kann? Also Milch schmeckt vollmundig. Ein bisschen sahnig, ein bisschen frisch. Ich trinke immer Vollmilch, was man meiner Figur vielleicht auch ansieht. Nachgeschmack, der angenehm ist. Um jetzt in die Weinsprache zu verfallen, hat sie für mich einen manchmal leicht kräuterigen Abgang. Und wichtig ist immer, dass sie gut gekühlt getrunken wird. Dann schmeckt sie weich, weiß. Sie schmeckt mild. Sie schmeckt kühl und frisch. Und insgesamt gibt sie ein sehr gutes Gefühl. In England empfinde ich Milch zum Beispiel immer leicht ein bisschen erdig. So vergleichbar wie ein Wein, von dem man sagt, dass er eine Schiefernote oder so etwas hat. Und in Norddeutschland würde ich der Milch einen leicht Mandelton zuordnen. Milch schmeckt mir gut, das reicht mir. Also sie erfrischt mich. Milch muss kalt sein. Milch muss kalt sein und dann schmeckt die super. Ja, sieh mal, was ich für dich habe. Etwas Besonderes. Ein köstlicher makrobiotischer Milchshake, den habe ich selbst gemacht. Wir haben auch schon Blindverkostung gemacht. Man selber würde keinen Unterschied zwischen einer Aldi-Milch und einer Bergbornmilch oder einer Bernstefan-Milch schmecken. Das heißt, was da an Differenzierung passiert, sind die Dinge, die im Kopf passieren, über Marketing, über Werbung und über das, wofür eine Marke steht. Warum leben Sie mit Kühlen zusammen? Weil ich einfach sicher gehen will, dass unsere Milch keine Vitamine verliert, bevor wir sie trinken. Bist du das, Schatz? Aber alle sagen, ich stinke! Die übertreiben doch. Ja zum Vitamin heißt für uns auch Ja zur Kuh. Ain't nothing like neighborhood. Milchqualität ist für uns Lebensqualität. Okay. Selbstverständlich beobachten wir, was auch in den Nachbarländern oder in anderen Ländern im Bereich Milchmarketing, Milchvermarktung passiert. Die wohl bekannteste Aktivität oder Kampagne ist die Got-Milk-Kampagne aus den USA, wo sich wirklich hochkarätige Prominente mit Milchbart haben fotografieren lassen. Das beobachten wir und versuchen daraus natürlich auch unsere Schlüsse zu ziehen. Lohnt sich das, in diese Richtung zu marschieren? Denn wir können ja die Ergebnisse auch gut bewerten. Teilweise inspirieren sie uns, teilweise müssen wir auch sagen, okay, das ist für den Markt machbar, aber für unseren Markt passt es nicht. Denn wie so oft spielt Geld auch hier mal wieder die entscheidende Rolle, die uns in Deutschland ähnliche Werbekampagnen vorenthält. Die Aktivitäten rund um Milch sind natürlich, wenn sie markenneutral sind, etwas anders zu bewerten. Denn man hat ja eine Botschaft, trinkt mehr Milch, denn es ist gesund, es ist gut für euch, es ist gut für euren Körper. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland etwas schwieriger als in den anderen Ländern. Findet auch Ulrich Schmitz, Kreativdirektor von der Agentur Wächter und Wächter. Die Deutschen generell, wenn es denn um so ernsthafte Themen geht, und bei Milch wird es immer ein bisschen ernster, weil einfach dieses Thema gesund dahinter steht, dann traut man sich nicht so viel, weil ja gesund ein so unheimlich seriöses Thema ist. Da sind andere Länder etwas lockerer. Das kann ich Ihnen nicht nur als erfahrener Arzt, sondern auch als glücklicher Familienvater bestätigen. Na, sehen Sie sich einmal meine Sprösslinge zu Hause an. Sind sie nicht prächtig gediehen? Ja, das hat schon seinen guten Grund, dass bei uns täglich beim Frühstück angefangen Milch auf den Tisch kommt. Milch ist gesund, nahrhaft und bekommt in jeder Form. Besonders gern greifen wir alle nach Milchmischgetränken. Sie sind ja ganz einfach zu mixen. Ernst? Ich muss darauf bestehen, dass du den Milchshake trinkst. Danach gehen wir zur Tagesordnung über. Klar? Trink den Milchshake. Du trinkst jetzt diesen blöden Milchshake, du verdammte Zimtzige. Trink jetzt! Ich habe keinen Hunger. Dieses Benehmen werde ich nicht tolerieren. Ich werde es nicht tolerieren! Das wird man dir nicht einfach so durchgehen lassen. Na, du! Frank! Schluss damit! Ich habe das Gefühl, dass in anderen Ländern das Thema Milch stärker kommunikativ und werblich besetzt wird als in Deutschland, weil auch diese CMA-Spots jetzt nicht so auffällig sind. Die Milch macht's. Ich glaube, das liegt an beidem, am Mediadruck, der, also einfach, wie häufig sind sie zu sehen im Fernsehen, aber auch, wie doll ist die Idee. Da sind nach wie vor andere Länder führender, bezogen auf wie präzise, scharf und überraschend ist denn Milchwerbung. Da würde ich mir durchaus wünschen, dass wir etwas mutiger sind. Beispiel die Schweiz. Hier hat sich vor gut 10 Jahren eine Kuh zum kleinen Milchwerbestar gemausert. Lovely heißt sie. Und sie kann Ski springen, mit dem Fußball dribbeln, auf dem sprichwörtlichen Eis tanzen oder einen Astronauten aus dem Schwebezustand mittels eines einzigen Aufstampfens ihres Hufes zum comichaften Absturz bringen. Möglich wurde das allerdings erst mit Hilfe moderner Bildbearbeitungstechnologien, die schon beim Terminator 2 ihre Prozessoren unter Beweis gestellt hatten. Milk, the natural high. Es war vor 10 Jahren das erste Mal möglich, eben diese Art Spots zu machen. Das braucht komplexe Computersysteme und diese Technologie war gerade in dem Moment reif, als wir die Idee hatten, eben die Kuh zu brauchen. So Nikolaus Schellibaum, der Marketingleiter des Schweizerischen Milchproduzentenverbandes Swiss Milk, in einem Fernsehinterview. Milch ist ein traditionelles Produkt, ist ein Naturprodukt, ist ein gesundes Produkt und die Kuh soll alle diese traditionellen Werte auf eine moderne Art inszenieren. Also die Verbindung mit den traditionellen positiven Eigenschaften der Kuh, Ernährung und so weiter, aber auf eine moderne Art, um ein breites Zielpublikum auch anzusprechen. Der Fußballerspot, bei dem die Kuh besser mit 4 Beinen dribbeln konnte als der Profi, der ihr sein Können geradezu angeberisch vorgeführt hatte, heimste etliche internationale Auszeichnungen ein. Tolle, witzige Spots, die überhaupt nicht dahingehend ausgerichtet sind, dass sie sagen, Milch ist gesund, sondern das wird vorausgesetzt in diesem Film oder bei dieser Werbung, bei dieser Art von Werbung. Denn das weiß sowieso jeder, das muss man gar nicht vermitteln, das ist drin in den Köpfen. Milch bringt dich in Schwung. Was hier verfolgt wird, ist einfach das Ziel, dass man mit Unterhaltung, mit einem witzigen Spot, einfach die Milch ins Bewusstsein der Leute bringt, dass das gesund ist, das wissen die alle sowieso. Frank Maurer, Pressereferent der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, ist daher zuversichtlich. Ich glaube, was Werbung für Milch angeht, haben wir in den letzten Jahren eine sehr große Entwicklung gemacht. Also die Werbemacher haben sich nach Vorbildern, sei es jetzt der Gut Milk-Kampagne oder auch anderen eher lockeren Werbeszenarien aus dem Ausland, orientiert und auch hier in Deutschland wirklich eine lockere Stimmung mit reingebracht, die witzig ist, die Zielgruppe anspricht. Und ich glaube, das geht auch auf. In Deutschland allerdings kann da bislang nur ein Unternehmen mithalten. Mittlerweile längst ein Global Player in Sachen Milch. Dabei war es zu Beginn nur ein simpler Milchladen mit Allerweltsnamen und wenigen Angestellten. Heute und ein knappes halbes Jahrhundert später der Milchmarktführer mit Allerweltsnamen, sodass hier der immer wiederkehrende Werbeslogan mehr als angebracht ist. Alles Müller, oder? Was? Das war von Anfang an ein Kriterium, dass man gesagt hat, man will bodenständig sein und verständlich, also nah am Konsumenten und trotzdem immer polarisieren. Nicht fruchtig, oberfruchtig. Was? Also immer Spaß, immer ein bisschen Regelbruch. Andreas Schlittenhardt von der Kommunikationsagentur Sojus 3, zuständig für die PR bei Müller Milch. Da gab es schon Meilensteine in der Werbegeschichte, wenn man sich vorstellt, dass Harald Juncke zum Beispiel geworben hat für Kefir. Also in einer Zeit, wo er auch durchaus in der Presse war und relativ angeschlagen durch Alkoholexzesse, wo man einfach gesagt hat, naja, den bringt man jetzt mit einem Milchprodukt nicht unbedingt in Verbindung. Und das hat schon für Furore gesorgt. Bis jetzt habe ich es ja immer abgelehnt, für Getränke Werbung zu machen. Dabei verstehe ich ja nur wirklich was davon. Aber diesmal konnte ich Ihnen eins sagen. Spritzig. Kalinka Kefir von den Müllers aus Aretsried. Schmeckt, macht mich vital. Probieren Sie mal. Kalinka Kefir von Müller. Sag ich doch. Firmenchef Theo Müller selbst hat diese Art der Werbung entwickelt, die heutzutage mit mehr als ansehnlichem Etat von einer großen Marketingabteilung und etlichen Werbeagenturen unter das Milchprodukt konsumierende Volk gebracht wird. Er war auch einer der ersten, der sogenannte Testimonials für seine Werbung eingesetzt hatte, also Prominente mit positivem Abstrahleffekt auf das zu bewerbende Produkt. Der große revolutionäre Schritt vom Milchladen in Aretsried mit 4 Mitarbeitern hin zu einem, ja, zu einem Global Player in Sachen Milch war die Buttermilch, weil nämlich Theo Müller der Erste war, der ein Verfahren entwickelt hat, wie man Buttermilch transportabel machen kann über weite Strecken. Das heißt, wie man die Kühlkette einhalten kann, damit dieses Produkt auch in weiter Entfernung eben im Geschäft frisch und schmackhaft dasteht. Und deswegen, das war der erste Schritt zum Erfolg von Müller und deswegen war das auch das erste Produkt, das beworben wurde. Damals eben mit Larry Hagman, JR, der im deutschen Fernsehen Buttermilch beworben hat, was mit Cowboyhut, mit allem drum und dran, was nun also für damalige Zeiten völlig ungewöhnlich war. Hier in Dallas glaubt man immer noch ans Ölgeschäft. Für mich sind das alles Trottel. Das Zeug taugt doch höchstens noch zum Sardinen einlegen. Ich sage, die Zukunft liegt hier. Im Joghurt. Erste Bohrungen im vorderen Allgäu haben ergeben... Spitzenqualität. Was? Seitdem ist das Werbespot-Konzept im Prinzip immer gleich geblieben. Ja, es ist immer so, dass auf jeden Fall ein aufmerksamkeitsstarkes, ein ungewöhnliches Bild als erstes da ist. Also ein kleiner Regelbruch. Das heißt, es passiert irgendwas, was man nicht gewohnt ist zu sehen. Der Joghurt mit der Ecke. Nur echt von Müller. Der einzig wahre Joghurt mit der Ecke. Wenn Sie heute die Spots von Joghurt mit der Ecke zum Beispiel anschauen, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo Sie eine Hand sehen, die in einem Joghurtbecher rührt, die dann diese Ecke hineinknickt und Sie hören auch jemanden sprechen. Und hinterher löst sich das Bild auf, Sie sehen die Person, dann sitzt da plötzlich zum Beispiel eine Drag Queen und Sie dachten, das sei eine ganz normale Frau, die da was gemacht hat. Das heißt, es ist immer ein Bild, was ungewöhnlich ist, man meint zu erkennen, um was es geht und dann tritt eine Situation ein, die einfach mit der Regel bricht. Also man versucht immer das Bekannte da gewesen, ein bisschen zu konterkarieren, ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und das funktioniert ganz gut. Und natürlich gibt es am Ende immer die verbindende Klammer, alles Müller oder was. Also das ist was Gesetzes, das ist ein Standard. Wann immer wir einen Müller-Spot machen, auch übrigens egal, welche Agentur das macht, das ist völlig wurscht, fällt am Ende immer der rote Balken rein. Und dann ging Müller in die Politik. Und die neu gegründete Müller-Partei sorgte für Wirbel im letzten Sommerloch. Schon allein wegen ihres prominenten Parteivorsitzenden, dem ehemaligen Pop-Proll, der sich zum aufsehenerregenden Autobiografiker mauserte und seinerzeit talentarme Superstars generierte. Und das hat damals den Ausschlag gegeben, neben der Tatsache einfach, dass er natürlich ohne Frage einer der bekanntesten und prominentesten Deutschen ist. Ich meine, das muss man einfach mal so sagen, völlig wertfrei. Ja, Dieter Bohlen ist einer der bekanntesten Deutschen. Prominenten, also aus dem Bereich Musik, Schauspielerei, weil da hat man es ja auch nicht einfach in Deutschland, also das ist schon ganz schön schwierig. Wenn ich nach Amerika gucke, da fällt die Auswahl unter den Stars schon leichter, also die echten großen Stars in Deutschland, das ist relativ rar gesät. Das heißt, er war super prominent, er war natürlich auch wieder auf unserem Markencharakter Müller regelbrechend, weil er einfach kein Mainstream-Typ ist. Ich meine, Dieter Bohlen ist jemand, der immer wieder in Abständen Regeln bricht, und dadurch unheimlich polarisiert. Und es war klar, dass er für eine große Aufmerksamkeit sorgen wird, dadurch, dass er eben auch zum ersten Mal Werbung macht. Also ab jetzt bin ich Parteichef. Und ich sag euch, alles wird besser. Hier kommt die neue, megamäßig geile Müller-Partei. Die Partei für Spaß und Genuss. Wer uns 10 Aktionsdeckel schickt, wird Mitglied. Und kriegt diese voll geile Ansteckner. Auf die Becher, fertig, Spaß! Ja, der Gedanke war, einen Kundenclub zu bilden, weil man gesagt hat, wir müssen dem Konsument etwas, einen Mehrwert bieten einfach. Man hat so ein bisschen die gesellschaftliche Grundstimmung aufgenommen natürlich. Und Parteien, möchte ich mal sagen, standen damals und stehen es auch heute noch nicht unbedingt für Spaß und Genuss. Das ist nichts, was richtig Freude bereitet. Und da haben wir gesagt, lass uns eben wieder auf diesen Müller-Markencharakter, nämlich eine Regel zu brechen, was Ungewöhnliches zu tun. Lass uns einen Kundenclub gründen, der Müller-Partei heißt und der eben die erste Partei in Deutschland ist, die Spaß und Genuss verbreitet. Wir sind die Müller-Partei für Spaß und Genuss! Und was hat der Dieter gesagt? Ja, er hat gesagt, dass Buttermilch von 50-jährigen alternativen Biolatschenträgerinnen getrunken wird. Und deshalb hat man sich kürzlich und mal wieder einiges Aufsehen erregend vom multimedial beredten Parteichef getrennt, weil der seine Thesen über die Buttermilchtrinker nicht bei sich halten konnte. Und das ist etwas, was man sich als Unternehmen einfach nicht gefallen lassen darf. Mama, sind wir anders? Nein, natürlich nicht. Die Milch und ihre Trinker. Selbstbewusst mit und ohne Biolatschen, vom Alter unspezifisch und in ihren Trinkgewohnheiten ebenso. Also am besten ist ja so eine richtig frische Kuhmilch mit mindestens 3,8% Fettanteil. Am besten direkt frisch gezapft aus der Kuh, am besten noch warm. Und jetzt fängt es an, jetzt habe ich Angst vor EHEC-Bakterien und trinke sie nicht. Für die einen ist es zuallererst etwas Feuchtes im Glas. Es ist gleichzeitig eine Flüssigkeit und Lebensmittel in einem. Und ja, ich selber trinke jeden Tag Milch und bin begeistert. Für die anderen erotisches Accessoire. Das mit der Erotik liegt daran, dass ich, wenn ich Milch höre oder auch Milch sehe, ein Glas Milch zum Beispiel, frisch eingeschüttet, dann denke ich immer an einen sehr gut gebauten, jüngeren Mann, der nach Hause kommt, weil er ist irgendwie gestresst und hat einen anstrengenden Tag. Er geht an den Eisschrank und nimmt sich aus der Tür eine Flasche, setzt die an. Und dann hat er hinter so einen kleinen Milchbart und das finde ich unglaublich reizvoll. Ich will Milch sein, feine, zarte Milch. Ich möchte über deinen Körper fließen. Mich sanft über deine Seele gießen. Deine zarten Tore netzen und mich in deine Nabel setzen. Wieder andere klagen über ihre Abhängigkeit von dem weißen Stoff. Drink more milk. Ja, Milch schmeckt einfach so gut, dass sie süchtig macht. Und ich trinke jetzt ca. 1 Liter pro Tag. Wobei das früher sicherlich mehr gewesen ist. Ich habe das schon etwas reduziert. Ich hoffe nicht, dass Milch zu Beschaffungskriminalität führt. Ich war ja als Kind, habe ich ja so viel Milch getrunken. Ich habe ja Milch getrunken. Milch, Milch, Milch, immer nur Milch. Also Milch. Das sind die wahren Kunden der Milch Connection. Milchtrinker aus Leidenschaft und tiefer liegenden Gelüsten. Ich liebe die Haut auf der Milch, ich liebe die Milch in allen möglichen Variationen. Und das ist für mich in erster Linie schon verbunden mit der Heimat. Also ich trinke die Milch pur, kalt aus dem Kühlschrank. Gerne auch abends dann mal, wenn andere sich dann zur Ruhe setzen und sich dann vielleicht noch, weiß ich, ein Gläschen Wein gönne ich mir ein Gläschen kalte Milch. Ich glaube auch, dass ich ohne Milch nicht auskomme und ja, liebe sie eigentlich. Ich bin ein Milchfan. Gut, ein Whisky, er trinkt Bier. Er ist ein Vollmilch, er ist ein Vollmilch. Du bist ein Bär, ich bin ein Stier. Er ist ein Vollmilch, er ist ein Vollmilch. Voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll. Ja, ich glaube, Milch ist ziemlich aktuell im Moment. Das jedenfalls versuchen die vereinigten Milchdealer, den noch nicht oder nicht mehr Milchtrinkern einzubläuen und setzen dabei voll auf den Zeitgeist als Werbefaktor. Ganz klar gucken wir uns auch um. Wir laufen mit offenen Augen durch die Welt, wir schauen uns an, was Trends sind, was interessant ist, wie unsere Zielgruppen ticken. Und so sind wir an einen Hörfunksender herangetreten. Energy 93.3, wir spielen die Hits von heute. Damit ist es jetzt 8:45 mittlerweile. Fett aus dem Bett, ich bin Schwachmeister Nick. Und wir wollen mit euch zusammen und der CMA ja einen Hip-Hop-Hit für Milch schreiben und auch zusammen singen. Jeder von euch kann davon einen Vers übernehmen. Jeden Tag gibt es für den besten Sänger von euch einen MP3-Player. Und das Ganze nennt sich der Energy 93.3 Cool Rap. Auf die Melodie von Missy Elliott. Und wir haben unsere Gewinnerin für heute auch wieder gefunden. Und so hört sich unser Cool Rap bis heute an. Yo, yo, yo. Morgen, ich heiße Nick und die Hitfabrik läuft heiß. Den Stoff, den wir besingen, gibt's in Tüten und ist weiß. Grüß Gott, hier ist der Sebi, trinkt das Zeug den ganzen Tag. Babu sagt euch ehrlich, Saurus macht aus Kars und Quark. Ich gar nicht, werd verraten, sowas trinkt dann jeder Knirsch. Auch ich, Susanne, weiß jetzt... Ganz genau, das war die Gabi und für die Gabi gibt's einen kleinen Applaus. Danke, Gabi. So entwickelte sich über einige Tage hinweg ein ganzer Rap rings um die Milch. Es war quasi eine Rap-Fortsetzungsgeschichte. Und das Ganze um Energy 93.3 Cool Rap zu singen, dann meldet euch morgen unter 93.3 für Milch gesucht. Vielleicht gewinnt ihr den MP3-Player von uns. Komm mit zu Jay, komm mit zu Jay. Und unsere Überlegung war, wie kommen wir eigentlich an diese Leute, die jung sind, dynamisch sind, Spaß an Party haben, am Tanzen haben, wie kommen wir an die heran mit dem relativ langweiligen Produkt Milch? Somit sind wir mit unserem CMA Milch Energy Team an die Bahnhöfe in Dortmund und Köln gegangen, wo der Love Express langfährt und die Raver aufsammelt, haben dort ganz klar gemacht, Mensch, das ist ein Energy Drink und das, was diese Raver brauchen, das ist Energie. Hallo, hier ist wieder der rasende Reporter von Hitradio RPR1 und auch heute am Tag der Love Parade war ich wieder in der Nacht unterwegs und habe mir mal so diese ganzen Sonderzüge angeschaut, die hier von Köln aus abgefahren sind. Und was da abgegangen ist, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, es ist mitten in der Nacht, 3.25 Uhr, ich stehe hier gerade auf Gleis 2 und ich kann es gar nicht glauben, hier stehen irgendwelche Leute in Lackjacken bekleidet, irgendwie mit irgendeinem Schlauch hier. Was zum Henker spritzt hier da raus? Das ist Milch, denn... Wie Milch? Ja, ganz reine, natürliche Milch, die Milch macht's. Das ist der älteste Energy Drink der Welt und das CMA Energy Team ist deswegen vor Ort, um den Ravern richtig die Power zu geben für den Rave. Verstehe. Doch während heutzutage die Energy Girls mit der Milch im Tank den weißen Stoff, aus dem die Werbeträume sind, persönlich an den Trinker bringen müssen, um cool rüberzukommen, genügte früher ein simpler Shake, gereicht in deutlich erkennbaren Etablissements. Wenn wir über Milchbar sprechen, müssen wir von den 50er Jahren sprechen, weil in den 50er Jahren da es ein Trend war von der Jugend, die hat dann also die Milchbars aufgesucht. Große Lokale, die heute jetzt sagen wir mal Bier und sowas verkaufen, hatten da mal eine reine Milchbar, noch nicht mal eine Eisbar, Eis zwar dabei, aber reine Milchbar, Milchshakes, auch mit Musik. Das war ganz normal zu meiner Zeit. Wie sich der sporadische Milchbarbetreiber Hans-Jürgen Nassenstein erinnert, ein Zeitzeuge. Und der Trend ist dann in den 70er Jahren ganz verloren gegangen. Und wir haben mit unserem Unternehmen versucht, dann hinterher diese Dinge wieder etwas weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind dann mit unserem rollenden Verkaufswaren auf verschiedenen Veranstaltungen gegangen. Schützenfeste oder dann am Rhein Feuerwerk war. Die rollende Milchbar, mobiler Einsatz für die gute alte Zeit, als der Milchshake noch der Liebe auf die Sprünge half. Milchbars als solche, den Trend, den wir früher hatten, die sind ja ganz ausgestorben, möchte ich mal sagen. Weil die Milch als solche in der Öffentlichkeit leider etwas verloren hat an Image. Ob sie für die Kinder Fruchtsäfte oder Obst verwenden, oder für Fati einen kleinen Schuss Alkohol. Die Leute wollen sehen, wie die Milch gemixt wird. Also keine Fertigware. Das ist also erstaunlich. Köstlich und erfrischend sind sie alle. Heutzutage muss man jedoch lange suchen, bis man überhaupt auf Nachfolger jenes klassischen Etablissements trifft. Nightlife. Also ich weiß, dass ich schon vor 10 Jahren immer nach einer Milchbar gesucht habe. Also klar gehe ich in Bars, aber da wird dann abends keine Milch getrunken. Drink more milk. Wir hockten in der Korova Milchbar und überlegten uns, was wir mit diesem Abend anfangen sollten. Add milk. In der Korova Milchbar könnte man Milch Plus kriegen. Milch Plus Veloset oder Syntemesk oder Drankrom. Und das tranken wir. Das heizt einen an und ist genau richtig, wenn man Bock hat. Und wenn man Glück hat, stößt man dabei auch auf Zukünftiges. Einen Moment, ich bin gleich für Sie da. Der Robot-Ober ist eine Anwendung, die wir hier an der Hochschule mit Studenten entwickelt haben, die zukünftige Bar zeigt, die Milch und andere Getränke ausschenken kann. Und in dieser Milchbar sind die Milchmixgetränke diejenigen Getränke, die am besten laufen. Erklärt Werner Roddeck, Professor für Roboter-Anwendungstechnik an der Fachhochschule Bochum. In unserer Roboter-Milchbar, da bewegt sich der Roboter genau wie ein Ober es auch tun würde. Er nimmt dann einen Becher her, stellt den in eine Vorrichtung und holt sich dann die jeweiligen Flüssigkeitsmengen, schüttet die ein, wie man das auch mit der Hand machen würde. Danach wird das pulverförmige Pulver unter einem Pulverdosierer in die Milch gegeben und anschließend das Ganze mit einem elektrischen Quirl aufgeschäumt. Und damit der Kunde, der die Milch bekommt, mit dem Roboter nicht in Berührung kommen kann, wird es durch eine Schleuse ausgeschleust, auch alles automatisch, und dann kann der Kunde sein Getränk entgegennehmen. Der Roboter spricht sogar mit dem Kunden, also wenn er eine Bestellung aufgibt, das macht er per Tastendruck, dann sagt er: Vielen Dank für Ihre Bestellung. Milch fachchinesisch ausgedrückt. Allerdings, man vertrocknet immer noch an den Milchbars im Internet, die einem zwar jede Menge comicartiger Szenarien und Spieloberflächen bieten. Bis hin zu einem Hinterzimmer, so heißt das, das ein kleines Online-Casino ist inzwischen, wo man also klassisch Blackjack etc. spielen kann. Die aber das downloadfähige NASGESERF vermissen lassen. Goldmilk. Die heutigen, nicht virtuellen Milchbars, das sind zum Beispiel einige wenige großflächige Disco-Unternehmungen, die sich mit dem calciumträchtigen Namen schmücken und doch alles andere im Sinn haben. In München zum Beispiel. Da gibt es zwar nicht nur Milch, aber alleine, dass sie den Titel gewählt hat, Milchbar, zeigt schon, dass das ein Titel ist, der diese Zielgruppe extrem gut anspricht. Und sie werden Schwierigkeiten haben, heute Abend dort hineinzukommen, denn es ist einfach voll. Das ist ein total hipper Laden. In Düsseldorf dagegen hat man mehr Glück. Zumindest stimmen hier Etikett und Inhalt. Ich bin jetzt den Seiteneingang vom 3001 hochgegangen. Dort kommen wir direkt zur Milchbar rein. Da gehen wir jetzt mal reingucken. Wie man schon sieht, ist die Location hier nach Skihütte in Espen angelegt. Also mit Steinen an der Wand, alles sehr rustikal. Sieht das also auch so ein bisschen nach Alm aus. Und das Gefühl projizieren wir dann auch besonders noch rüber in die Milchbar. Und da es gibt verschiedene Getränke an der Bar. Milchgetränke, Milchfreigetränke. Es gibt Mädels in Dirndl. Es wird also Funk und Soul letzten 40 Jahre gespielt. Veranstaltung macht Spaß und Milch wird getrunken ohne Ende in sämtlichen Variationen. Milk. Pure Magic. He can't be sold. He's not vicious or malicious. Just lovely and delicious. Clean Clubbing ist hier das saubere Stichwort für den gesunden Discoabend im Milchambiente. So Kai Schlossmacher, Milchpartymacher. Milchbar heißt bei uns, man wird mit einem Dirndl empfangen. Da sind zwei Mädels, die haben Dirndls an. Die sehen nett aus. Die geben den Leuten Süßigkeiten und sowas für den Aufstieg, weil man muss in die erste Etage. Der Club liegt in der ersten Etage. Für den Aufstieg gibt es da schon mal Milchprodukte, damit man überhaupt den Weg nach oben schafft. Oben stehen Joghurtprodukte auf dem Thekenblatt. Man hat eine Aussichtsplattform, wo man durch Videoprojektionen die Alpen sehen kann. Wir haben verschiedene Milchgetränke mit Likör 43, mit Champagner. Wir haben Milch mit Jägermeister, alle erdenklichen Formen, die man sich wünschen kann. Natürlich haben wir auch Milch pur. Diese ganze Palette bieten wir eben an. Da haben die Leute Spaß dran. Es wird sehr gerne angenommen. 800 milchbegeisterte Partygänger, im Schnitt um die 28 Jahre jung, werden hier seit einem Jahr jeden Donnerstag gezählt. Und das nicht etwa nur, weil die Milch pur hier völlig umsonst ist. Ich bin ganz ehrlich, bei uns sind die wenigsten, die Milch für lau trinken. Die Varianten mit Alkohol werden auf jeden Fall lieber angenommen. Milch, der Muntermacher der Natur. Milch wird für alles Mögliche genutzt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Von der Milch in der Schnitte bis zum optimalen Zusatz im Kaffee. Mit Milch scheint das positive Image eben auf den Punkt gebracht zu sein, denn Milch ist für mich vor allen Dingen natürlich und das trifft sicherlich auch einen Aspekt des Zeitgeistes. Und deshalb heißt Friedel Patzerts Grafikagentur auch Milchdesign. Gut, es gibt immer die Frage natürlich, wie kommt man zu dem Namen? Und die Frage beantworten wir damit, dass wir sagen, es ist ein Experiment gewesen. Ein Experiment, einen Namen zu finden, der überwiegend positiv konnotiert ist, mit all diesen Aspekten von gesund, von nährend, von rein, von natürlich und so weiter, vollständig, der gleichzeitig, also über die Konnotationen hinaus, kurz und prägnant ist. Und das funktioniert auch. Also das funktioniert seit 94, dass dieser Name gemerkt wird und wirklich sich gut hält. Milchdesign, die Medienagentur Milch und Zucker, die Verlagsgruppe Die Milchstraße oder die Newcomer-Band Milch. Die Milch macht's. Nicht nur, wenn sie in der Schokolade steckt. Unter normalen Umständen käme doch kaum einer auf die Idee, Cerealien ohne Milch zu essen. So trocken und staubig. Warum sollte es bei Riegeln anders sein? Und ich glaube, um noch ein Turbo bei der Milch zu bewirken, dass, also, dass man sich intensiver mit dem Thema Milch auseinandersetzt, dass da auch was passiert, dass vielleicht die Milch, das Thema Milch noch stärker revitalisiert wird, dafür bräuchte es dann sicherlich auch eine Kommunikation, die einen verdammt immer überrascht und die eben nicht normal ist und damit auch vielleicht Tabus durchbricht und wo man einfach sagt, hoppla, da hat sich ja jemand auch was getraut. Markus Wasmeier über Milch und Käse aus Bayern. Also früher habe ich mir immer gedacht, dass die Milch nur gesund ist. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass die Milch auch noch schmeckt. Und heute weiß ich, dass die Milch richtig fit macht. Ja, wir Bayern brauchen halt manchmal ein bisschen länger, bis wir etwas begriffen haben. Hier setzt man eben noch voll auf die Tradition und das Image als Deutschlands Milchbundesland Nummer 1. Markus Wasmeier ist sehr bekannt, war als Sportler sehr erfolgreich und er steht in vielen Punkten für das, was Milch eigentlich ist. Sie ist familiär, sie ist sportlich, sie ist sicherlich irgendwo auch bodenständig. Eine Kampagne, die voll ins bajuwarische Verbraucherherz trifft und nicht zuletzt von einer Milchkönigin samt Prinzessin gekrönt wird. Im Grunde ja eher so ein älteres Relikt. Eine solche Königin und verschiedenste Lebensmittelgruppen haben ja so etwas. Aber wir erleben es immer wieder, dass junge Leute es sehr nett und schön finden, diese Milchkönigin in irgendeiner Weise einzusetzen. Sie ist Protagonistin auch der bayerischen Milch und wird als solche von uns in der PR-Arbeit regelmäßig eingesetzt. Sie badet in Molke, um auch mal witzige Sachen zu sagen, genauso wie sie Kindergärten mit Milch beschenkt oder Journalisten durch die Bayerische Milchstraße führt, die Sie übrigens mal kennenlernen sollten. Bayern, das schmeckt mir. Entschuldigung, es ist nicht die Milch, sondern nicht Milchstraße, sondern Allgäuer Käsestraße. Milk. Pure Magic. Expedition ins Kühlregal. Von der Werbung ist, glaube ich, bezogen auf Milch, das häufigste gestresste Wort ist einfach frisch. Frische Milch. Das heißt, es scheint weniger auf den Geschmack als vielmehr darauf anzukommen, wie schnell schafft es denn die Milch vom Euter in meinen Mund zu kommen. Und das Attribut Frische ist das Wichtigste. Also, dass man das Gefühl hat, man hängt schon fast unterm Euter und dazwischen wird nur kurz gekühlt. Entspann dich, damit du auch deine gute Milch gibst. Hey Leute, massieren, nicht quatschen. Ups. Glückliche Kühe geben uns ihre beste Milch. Darüber hinaus macht Milch, so die Ernährungswissenschaftlerin Susanne Keusenmann, angeblich schön. Es gibt ganz verschiedene Schönheitsmittel mit der Milch. Wir haben zum Beispiel eine Gesichtsmaske, in der man Sahnequark oder Sahnejoghurt mit etwas Öl verrührt und das eine Viertelstunde auf dem Gesicht und die Dekolleté auftragen kann. Wenn ich dir einen Rat geben darf, probier es doch mal mit Milch. Ist gegen Maroditis, auch wenn keiner so genau weiß, was damit gemeint ist. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Da müsste ich jetzt meine Kollegin, die ist Ernährungswissenschaftlerin, kommen lassen. Und sie macht Milchtrinker angeblich auch zu den besseren Liebhabern. Klingt Englisch natürlich wesentlich trendiger. Milk drinkers are better lovers ist ein Spruch, den wir auch auf einem Aufkleber haben. Heute keine Lieferung. Ja, ich glaube, dass das mit Sicherheit der Sache nicht unbedingt nachteilig bzw. dem entgegenwirkt. Was hat für mich auch mit Erotik zu tun? Also ich habe so im Hinterkopf noch, dass man früher Milch macht müde, wenn man im Mund hat. War ja mal so eine Zeit lang, aber... Wollt ihr wissen, wer die Milch euch nimmt? Die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für eure Kaiserin, sie braucht sie für ihr Bad. Milchtrinker sind auf jeden Fall mit Abstand die besseren Liebhaber. Das ist ganz klar, das kann man nachvollziehen. Die Milch macht's. Das kann ich nicht beurteilen. Sagen wir so, ich bin sehr treu, ich kenne nur meinen Mann. Ich habe noch nie einen extrem nicht milchtrinkenden Liebhaber gehabt. Ich halte mich selber für einen großartigen Liebhaber und ich habe bis vor 2 Jahren überhaupt keine Milch getrunken. Also insofern, lebensmittelphysiologisch kann ich Ihnen das nicht erklären. Ich habe nie vorher gefragt, ob er Milch trinkt. Milch tut ja in erster Linie was für die Knochen und ich bin mir nicht ganz sicher, welche tragende Rolle stabile Knochen im Sexualleben spielen. Also solange sie einigermaßen funktionieren, glaube ich, ist alles in Ordnung. Überhaupt ist der sportive Charakter der Milch neben ihrem gesunden Frische-Image immer wieder das herausragende Element in der Milchwerbewelt für die fußballguckende und Rennfahrer begeisterte Ex-Tennis- und bald zunehmend golforientierte Population Deutschlands. Hey, pass auf. Mani, du spitz ab in die Tiefe. Marc, du Dribbling in der Mitte. Für da nach dort. Pass in die Tiefe. Nach da. So, so und so. Nee, so. Links, rechts, Überschneider. Und ab die Kirsche. Die Milch macht's. Mehr dazu jetzt bei uns, die weiteren Themen. Und Milch durchs Auge, wie ein Mann in dieser Disziplin unschlagbar ist. Ein Weltrekord der ganz besonderen Art, 2,79 Meter Milchwald spritzen, und zwar mit den Augen. Ein Türke hat genau diesen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde jetzt geschafft. Milch durch die Nase aufsaugen und durchs Auge wieder raus. Verrückt. Milch wirkt eben Wunder. Als ältester Energy Drink der Welt. Und wie kann man das eigentlich rüberbringen? Eine laufende Milchflasche? Langweilig. Ein laufendes Milchglas? Ebenfalls langweilig. Eine Kuh? Um Himmels Willen, ist ja uncool. Das heißt, ein personalisiertes Image musste her. So haben wir die Milch Energy Girls entwickelt, die entsprechend der Milchfarben blau-weiß angezogen waren, eine blaue, spacige Perücke aufhatten und wirklich auf ihren Inlineskates dieses energievolle, energiegeladene Image verkörpern sollten. Damit sind wir auch schon beim Beauty-Aspekt der Milch angekommen, der sich ja nicht nur in Quarkmasken mit aufgelegten Gurkenscheiben erschöpft, sondern, so erklärt auch Wilma Hofer in regelmäßigen Milchkosmetikkursen für die bayerischen Landfrauen, nehmen Sie die Schönheitsbäder von Kaiserin Kleopatra, die immer mit einem Gefolge von ungefähr 100 Eselinnen reiste, um ihre Schönheitsbäder auch unterwegs nehmen zu können. Nehmen Sie die Nofretete, nehmen Sie Kaiserin Popea. Oder nehmen Sie heutzutage einfach einen Tetrapack zur Hand. Milch war immer im Zusammenhang mit schönen Frauen in der Antike, aber auch in der früheren Neuzeit verbunden. Und wird auch neuerdings gerne von der interessierten Landfrau praktiziert. Oder den bayerischen Urlaubsgästen als besonderes Badeschmankerl angeboten. Ach, eine Haut wie Milch. Pflege sie, solange du sie hast. Aber Sie dürfen sich das natürlich jetzt auch nicht so vorstellen. Ich bade mich in Milch und steig heraus wie ein Fotomodell. Aber ich kann einfach für meine Haut sehr viel tun, dass sie eben kleinporig ist, dass Unreinheiten vergehen, dass mein Hautbild zart wird, meine Haut gut durchblutet ist und natürlich so jemand mit einer solchen Ausstrahlung ganz anders wirkt. Ich will Milch sein, eine, die nach Vanille schmeckt. Ich möchte deinen Gaumen schülen, im Wesen deine Zunge fühlen. Ich würde zart deine Haut verjüngen, dich bespritzen und in dich dringen. Ich warte, ich warte, ich warte auf. Milch ist in, sagt die Milch Connection, und es klingt fast schon wie ein Mantra, so gebetsmühlenhaft wird es derzeit zelebriert. Denn eigentlich ist die Milch nicht mehr, aber auch nicht weniger trendy, als sie es immer schon war. Sie ist einfach allgegenwärtig. Und wirklich in ist sie eben allenfalls in veredelter Form, als Shake mit und ohne Alkohol oder als Latte Macchiato. Doch das ist schon wieder eine andere Geschichte. Es müsste eine neue Seite aufgeschlagen werden in dem Thema Milchbuch, wo man einfach sagt, hoppla, diese Milchstory habe ich ja so noch nicht gehört. Das war Expeditionen ins Kühlregal. Moderner Mythos Milch. Eine Laktophonie. Aus Milch lässt sich eben, wie wir sehen, wahnsinnig viel machen. Von Achim Hahn. Viele werden eigentlich dann auch erst wieder auf die Milch aufmerksam, wenn dann eben so Mitte 30, 40 oder später festgestellt wird, ihre Knochen sind nicht in Ordnung, Tendenz zur Osteoporose, dass einem dann eben wieder kommt, oh hoppla, Milch sollte man doch trinken. Im Interview hörten Sie Martinez Brodovi, Hermann Freier von Firx, Wilma Hofer, Frank Maurer, Susanne Keusenmann, Hans-Jürgen Nassenstein, Sandra Nebel, Friede Patzert, Kai Schlossmacher, Nikolaus Schellibaum, Andreas Schlittenhardt, Ulrich Schmitz und viele andere. Wie kommt das Weiße in die Milch? Ich glaube, es passiert dadurch, dass bei Kühen noch so eine besondere Verbindung zwischen Augenhintergrund und Pansen herrscht. Also Sie kennen das ja, wenn alle Lichtfarben gebündelt werden, dann entsteht daraus ja Weiß. Und ich habe das Gefühl, dass also vom Auge der Kühe dort ein Abstrahleffekt im Pansen ist und dort wird der Milch die Farbe entnommen. Durch eine besondere Linsentechnik, die diese Kühe haben. Es sprachen Birgit Klein, Frank Wrobel, Martina Marquardt und der Autor. Da ist jemand im Magen von der Kuh und der malt das ganze Gras weiß an. Redaktion Klaus Pilger. Die Milch ist weiß, weil sich das Licht in den Eiweißkügelchen an der Oberfläche weiß reflektiert. Das ist die ernsthafte Antwort. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2004. Nächsten Sonntagabend hören Sie in der Reihe Freistil das Feature Welt aus der Schachtel, ein Brettspiel, Schöpfungsgeschichte von Christopher Janssen. Deutschlandfunk. Uhr. Die Nachrichten. Etwa einen Monat vor der geplanten palästinensischen Präsidentenwahl hat Bundesaußenminister Fischer eine faire Abstimmung gefordert. Nach Konsultationen mit der palästinensischen und der israelischen Führung rief Fischer außerdem beide Seiten zu einem Waffenstillstand auf. Man müsse die große Chance für einen Neuanfang im Nahostfriedensprozess nutzen. Israel solle den Präsidentschaftskandidaten Bewegungsfreiheit gewähren, fügte der Minister hinzu. An den Wahlen müssten auch die Bewohner Ostjerusalems teilnehmen. An die palästinensische Seite gerichtet forderte er Reformen im Finanz- und Sicherheitsbereich sowie ein Ende des Terrors. Zum Abschluss seines Besuchs sprach Fischer mit dem israelischen Premier Sharon. Die CDU will sich vorerst nicht der Forderung von CSU-Chef Stoiber anschließen, vor Einbürgerungen einen Eid auf das Grundgesetz zu verlangen. Über solche Themen wollten die Christdemokraten in Ruhe beraten, sagte Generalsekretär Meyer nach einer Präsidiumssitzung in Düsseldorf. Allerdings müssten die hier lebenden Ausländer die deutsche Sprache erlernen. Außerdem solle die Werteordnung des Grundgesetzes als freiheitliche, demokratische Leitkultur anerkannt werden, betonte Meyer. Auf dem morgen beginnenden Bundesparteitag in Düsseldorf wolle die CDU einen entsprechenden Antrag verabschieden. Der irakische Übergangspräsident El-Jaber lehnt eine Verschiebung der für den 30. Januar geplanten Parlamentswahl ab. Dadurch würden die Probleme nicht gelöst, sagte er dem amerikanischen Fernsehsender NBC. Auch der jüngste Anstieg von Gewalttaten könne die Wahl nicht verhindern. Ein Aufschub würde das Leiden der Menschen in seinem Land nur verlängern und noch mehr Widerstand schüren, meinte El-Jaber. Sunnitische Parteien im Irak hatten dagegen eine Verschiebung um mindestens 6 Monate gefordert. Ein Sprecher sagte zur Begründung, man wolle mehr Zeit, um diejenigen umzustimmen, die für einen Wahlboykott plädierten. Der sunnitische Rat der Religionsgelehrten hatte nach dem Beginn der jüngsten Offensive der US-Armee in der einstigen Rebellenhochburg Fallujah dazu aufgerufen, nicht an der Parlamentswahl teilzunehmen. Die ukrainische Opposition rechnet mit einem Sieg bei der Wiederholung der Stichwahl um das Präsidentenamt. Die für den 26. Dezember anberaumte Abstimmung werde demokratischer ablaufen, sagte die Oppositionspolitikerin Timoschenko in Kiew. Allerdings stoppten